Zum sechsten Gründungstag des Filmbühnenkunststudios fand am 24. September eine Gedenkveranstaltung statt. Die leitenden Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Funktionäre und Belegschaft des Studios nahmen daran teil. Auf der Veranstaltung wurde ein Gratulationsschreiben des Setka der Partei der Arbeit Koreas an die Belegschaft und Funktionäre des Filmbühnenkunststudios verlesen. Im Schreiben wurde unterstrichen, in der stolzen 60 Jahre langen Geschichte des Studios habe das Studio unter der energischen Führung von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il getreu der eigenständigen Literatur- und Kunstpolitik der Partei der Arbeit Koreas die kulturellen Geräte und Materialien für Filmproduktion auf koreanische Art und Weise entwickelt und zur Schaffung der monumentalen Werke der Ära der Partei der Arbeit Koreas aktiv beigetragen. So würdigte das ZK der Partei der Arbeit Koreas die großartigen Leistungen der Belegschaft und Funktionäre des Filmbühnenkunststudios hoch, die zur Durchsetzung der Literatur- und Kunstpolitik der Partei einen großen Beitrag geleistet haben. Auf der Gedenkveranstaltung gab es ein Referat und die Reden.